Weil man ihnen keinen Schaden mehr zufügen kann, weil sie tot sind, werde ich die Namen meiner hauptsächlichsten Mitarbeiter jener Jahre, mit denen ich das neue Zeitalter herausgab, bekannt geben. Dort, wo sie jetzt sind, kann der Feind sie nicht mehr erreichen. Die Namen derer, die noch am Leben sind, teile ich nicht mit. Diese Kameraden muss ich noch schützen. Ich möchte jedoch, dass sie wissen, dass ich noch an sie denke. Vor allem der junge Kamerad, der bis zum Ende der Zeitschrift bei mir geblieben war, wie auch der Verwalter derselben. Ohne diesen wäre gar nichts gegangen. Ob er noch lebt? Als wir uns trennen mussten, weil alles zu Ende war, habe ich ihm meinen Schreibtisch geschenkt, an dem ich meine ersten Bücher, die Anthologie der wahren Erzählung in Chile und die dunkelste Epoche geschrieben habe. Was mag aus diesem Kameraden geworden sein? So viele Jahre sind vergangen, die ich fern von Chile verbrachte, ich habe ihn nie wiedergesehen. Wenn er noch lebt, bin ich sicher, dass er die Erinnerung an jene Zeit und unseren Kampf bewahrt hat, als das Wertvollste und Schönste unseres Lebens. Niemals dürfen wir von jenen erhabenen Zeiten abfallen, Kamerad. René Arriagada war Leiter der Telegrammabteilung der alten Zeitung El Mercurio in Chile. Eines Tages erschien er in der Direktion des literarischen Teiles der Arbeit mit einem Artikel. Wir freundeten uns an. Er war kultiviert, spenglerische Richtung. Wie ich kam auch er aus den Reihen der Linken und war enttäuscht worden. Das war seine beste Empfehlung, da ich, obwohl der Aristokratie Chiles und Spaniens angehörend und gerade darum die plutokratische Rechte meines Landes und der Welt niemals ausstehen konnte. Zusammen gründeten wir das neue Zeitalter. René verdanken wir beinahe alle Ideen über die Ausführung und Format. Von der ersten bis zur letzten Nummer hatte er unermüdlich mit seinen militärischen, strategischen, sozialen und politischen Analysen über den Krieg beigetragen. Er zeichnete mit R.A., was mir gefiel, weil es der Name eines ägyptischen Gottes ist. Es waren seine Anfangsbuchstaben. Wir waren gute Freunde, wenngleich uns das Leben später voneinander distanziert hat, denn mich zog es in ausländische, unerreichbare innere Fernen. Während des Krieges lebten wir eng zusammen, auch unsere Familien mit unseren erstgeborenen Kindern. Jeden Abend kam ich in sein Büro in El Mercurio, um die letzten Kabel mit den Kriegsberichten zu lesen, die wir dann besprachen und analysierten bis spät in die Nacht hinein. Nach dem tragischen Kriegsende gab es für uns auch so etwas wie ein innerliches Sterben, einen so großen Schmerz, dass wir es vorzogen, uns nicht mehr zu treffen, um diese Wunden nicht aufzureißen und um weiterleben zu können, um zu überleben. So erging es mir wenigstens. Ein geachteter General des chilenischen Heeres, Don Francisco Javier Díaz, war ein weiterer unermüdlicher Mitarbeiter, der sich der militärischen Analysen annahm. Er war ein totaler Hitler-Anhänger. Er war in Deutschland erzogen worden und hatte einen bedeutenden Vorfahren unter den chilenischen Militärs. Auch er ist bereits abgetreten, wie René Arriagada. Sie starben während meiner Abwesenheit von Chile. Ich werde sie nie vergessen können. Und so noch einige weitere. Manchmal gebe ich in meinen Träumen wieder die Zeitschrift heraus. Wieder erscheinen die Exemplare und werden mit Interesse und der Leidenschaft von einst gelesen. Wieder schreibe ich weiß nicht was. Wir Kameraden sind wieder vereint und wieder unternehmen wir denselben Kampf. Vielleicht ist dies eine Erinnerung der Zukunft in der ewigen Wiederkehr. Außer den unmittelbaren Mitarbeitern war da noch das Volk mit seinem Edelmut. Die Zeitschrift hatte für die damalige Zeit und ihrem erlesenen Inhalt wegen eine hohe Auflage erhalten. Das war auch den Ergänzungsblättern, den Extraausgaben in Chile, zu verdanken. Über das geschäftliche Interesse hinaus wollten sie uns unterstützen. Wer hätte das gedacht, dass nach so vielen Jahren ein solcher Extrablatt-Herausgeber mich an einem Zeitungskiosk einer Straße der Innenstadt wiedererkennen würde? Ich glaubte, mich verändert zu haben und älter geworden zu sein. Doch dieser Mann sprach ergriffen mit mir und gedachte jener Zeiten. Große Zeiten. Unser Büro befand sich an der spitzen Ecke, die noch vorhanden ist, zwischen den Straßen Nueva York und Ahumada mit der Straße Moneda, in diesem großen Gebäude, das noch immer erhalten wird. In der letzten Etage, in der Mansarde eines hohen Turmes mit Aussicht auf die hohen Berggipfel unserer Kordilleren, befand sich mein Büro. Der großartige Blick ist mittlerweile durch andere, noch höhere Gebäude versperrt worden. Von dort aus bildete ich mir ein, die Berge von Berchtesgaden zu sehen und diesen und dem Führer nahe zu sein. So manchen Nachmittag zog ich mich in diesen Räumen zurück, um von dem Ruhm eines eingebildeten Sieges und von der Wiederkehr einer Sonnenära in meiner Heimat und in der Welt zu träumen. Die Gipfel der Anden verfärben sich in jenen Breiten während der Dämmerung in ein unmögliches Rot, die Farbe der Sehnsucht. Das ist das Einzige, das noch aus jenen Jahren geblieben ist, das Einzige, das man uns weder nehmen noch das man vernichten konnte. Das Wunder der Dämmerung in Chile. Deswegen bin ich zurückgekehrt, darum bin ich noch hier.